sollte Grafen ermorden. Er hat den Tod verdient, sein Blut, das so sicher sein Reue. Brüder, kämpft ihr nicht für das Recht? Ihr wollt die Macht stürzen, eigennützige Tat verhindern und seid selbst voll Eigennutz. Als ein verschadloses Hut einer Weise die Zeit der Entbehrungen ist vorbei. Nehmt, was ihr findet. Ihr versündigt euch, hört, bleibt. Was willst du, gerufen hat dich niemand, dass du kein Mauer bist in der Gegend. Was kommst du längst nicht in unsere Richtungen? Wir uns ist der uns im Genuss zerstört, aus dem Weg. Vor Gott und seinem Eigentum, Hecker.